So, ich nehme an, dass einige von euch waren anwesend. Wie viel Mal habe ich schon unterrichtet? Ich glaube, dreimal, ne? Oder so. Zweimal waren es. Zweimal. Und insofern, wie ich mich erinnere, ich habe über die 9 Stufen von Shamatha geredet, wie es in der Yogacara-Tradition erklärt wird, auf Grundlage von Yogacara-Bhumishastra, von Asanga oder von Maitreya in der chinesischen Tradition. Und also Hauptinformationen in der tibetanischen Tradition, in der chinesischen Tradition über Entwicklung von Shamatha und besonders Shamatha kommen sozusagen von dieser Quelle, von Asanga Yogacara Bhumishastra. Besonders von dem Teil, das heißt Shravaka Bhumi, das heißt Teil des Buchs, das behandelt den Weg, wie der Shravaka, wie der Hörer, wird ein Arahat. Aber wir haben erklärt, auch, dass das ist sozusagen auch Besonderheit von diesem Buch. Er verbindet es auch mit Praxis, wie es in der Yogacara-Tradition verstanden wurde. Und natürlich Yogacara-Tradition oder Chittamatrata, streng gesagt, obwohl es basiert ist auf Praxis von Shravaka, von Arahat. Es ist basiert auf sozusagen nicht dualistische Einstellung zu der Meditation. Nicht dualistische Einstellung zu der Meditation ist, kann man sagen, in jede buddhistische Tradition gibt es eine Tendenz, in dem Nirvana ist nicht so streng gesagt dualistisch. Nirvana ist Ziel des Weges, wie ist man es immer erklärt. Und es kann nicht dualistisch sein. Trotzdem, der Verständnis von der Meditation aus dem Punkt von Mahayana ist streng nicht dualistisch. Das heißt, man darf nicht Objekt und Subjekt trennen. Und obwohl dieses Kapitel von Yogacara Bhumishastra, Shravaka Bhumi, behandelt den Weg von Arahat, es behandelt es von dem Sichtpunkt von nicht dualistische Verständnis der Meditation. Also Ziel ist, und man soll darauf arbeiten, von Anfang an versuchen, diese Shamatha-Seite von Meditation und Vipassana-Seite von Meditation zu verbinden. Streng gesagt, nach der buddhistischen Tradition, diese Shamatha und Vipassana wird nur zusammen erfahren. Das heißt, Shamatha, Vipassana, Yugala, Nada zusammen, vorausgesetzt, dass das Objekt ist Nirvana selbst, also Objekt der Befreiung. Sonst Shamatha bleibt Shamatha, Vipassana bleibt Vipassana. Vipassana, streng gesagt, das Objekt von Vipassana nach Shravaka Bhumi sind die vier edle Wahrheiten, die wir alle, egal was für Buddhismus wir lernen, wir sollen alle familiär sein mit vier edlen Wahrheiten. Das ist Inhalt von der ersten Rede von Buddha zu den fünf ersten Schülern. Und das ist auch die Grundlage für Verständnis von allen Sorten von buddhistischer Meditation. Und Shamatha, was ist Shamatha? Shamatha heißt Beruhigung. Von dem Sanskrit-Wort Sham ist beruhigen. Damit wir die Sachen sehen, wie sie wirklich sind, der. Hallo? Was ist passiert da? Jemand redet noch? Damit wir die Wahrheit wahrnehmen, wie es wirklich ist, wir müssen dann die Shamatha und Vipassana sozusagen in eine so zusammenschmelzen. Nur dann wir können diesen mittleren Weg unmittelbar erreichen. Wenn Shamatha und Vipassana getrennt ist, so die buddhistische Lehre, wir streng gesagt, wir können nicht den unmittelbar, wir können nicht den mittleren Weg erfahren. Das ist nicht möglich. Und wenn wir Shamatha meditieren, wir kennen so die Lehre von den Shravakas, wir können verstehen die Leiden von Vergänglichkeit, aber wir können nicht so lange die vier edle Wahrheiten und achtfache Pfad nicht zusammen als eine Einheit erfahren wird. Wir können nicht die Ichlosigkeit erfahren. Streng gesagt, nach der buddhistischen Lehre, die Ichlosigkeit kann nur durch Vipassana erfahren werden, aber Vipassana, das auf Shamatha basiert ist. Wenn es nicht auf Shamatha basiert ist, wenn der Geist nicht beruhigt ist, wir können nicht diese wahre Objekt der Befreiung erfahren, unmittelbar erfahren. Wir können darüber sozusagen nachgrübeln, wir können es analytisch versuchen zu verstehen. Wir können es begreifen, dass es so sein soll. Aber nach der buddhistischen Lehre, wir können es nicht unmittelbar erreichen. Also wir können nicht Nirvana, was in nicht-dualistische Lehre als Soheit verstanden wird, in nicht-dualistische Lehre. Nirvana heißt Soheit. Und der Buddha ist einer, der in Soheit kommt und in Soheit geht. Tathagata. Tathagata ist, der Buddha hat viele, viele Namen in der buddhistischen Tradition. Außer Buddha, was heißt erleuchtet, oder er, jemand, der wach ist, erweckt ist, sozusagen, solange wir nicht unmittelbar Nirvana oder Soheit erfahren haben, wir schlafen, wir sind nicht wach. Wenn wir wach sind, dann wir sehen die weltliche Realität als etwas, was man nicht streng gesagt, greifen kann, was man nicht fassen kann. Und deswegen, man richtet sich nicht mehr so viel an unterscheidende Denken, man richtet sich an Einsicht. Wenn man sich nach Einsicht richtet, dann diese Welt, in das wir normalerweise erfahren, erscheint nicht mehr so reell. Und das ist der Vorteil von Realisierung. Egal wie wir erklären, im Sinne von Shravaka, von dem Hörer, der ein Arahat sein will, im Sinne von einem Bodhisattva, der Bodhisattva Buddha sein möchte. Es gibt im Buddhismus drei Sorten von Buddhas: Buddha Arahat, Buddha Pratyeka Buddha, Buddha für sich selbst und der Bodhisattva Buddha. Das ist höchste Buddha. Das ist der Buddha, das vollkommen die Soheit realisiert hat. Das heißt, er wird Dharmakaya. Er wird diese, er wird der Körper von Dharma. Er hat sozusagen seine individuelle Gewohnheiten alle überwunden im Sinne von Dharma. Alles, was er macht, alles, was er denkt, alles, was wie er sich benimmt, ist immer einfach Dharma. Er hat keine individuelle Eigenschaften mehr. Deswegen, die Buddha sind alle gleich, obwohl sie auf verschiedenen Weisen als Bodhisattvas geübt haben und auf verschiedene Weise die Hindernisse überwunden haben. Wenn sie das wahre Realität erreicht haben, das ist die Soheit, dann sind sie alle gleich. Und dann die wahre Realität, die Soheit, das ist der Körper von Dharma. Und dieser Körper von Dharma hat auch Körper, das manifestiert wird. Das ist dieser Körper, das wir haben. Aber diese Manifestation von Körper kann nicht getrennt sein von Soheit. Also die Erfahrung von der Welt und die Erfahrung von Nirvana wird eine Erfahrung, nicht zwei verschiedene Erfahrungen. Für uns diese Erfahrungen und solange wir nicht vollkommen alle unsere individuellen Tendenzen überwunden haben, wir sind immer sozusagen im Zustand von Trennen. Aber für ein Buddha, er trennt nicht für sich selbst, er trennt für uns, für die Wesen, die noch in der Welt leben und an die sozusagen Hemmungen der Welt gebunden sind. So, die Voraussetzung für Verwirklichung von der wahren Realität ist also die Beruhigung des Geistes. Und wir haben erklärt in der buddhistischen Lehre, wie es so in Abhidharma Kosha alle Tibetaner, Chinesen lernen, als Grundlage, Grundbuddhismus. In Abhidharma Kosha, in traditioneller Buddhismus, die Meisterschaft von Shamatha ist die Meisterschaft von 8 Versenkungen. Diese 8 Versenkungen heißen auch die Samapatis oder Samapatis, Sampat heißt erreichen. 8 Erreichungen. 4 Versenkungen in Form, feine Formobjekten und 4 Versenkungen in formlose Objekten. Ich habe in Burma gelernt, diese Tradition ist noch lebendig und eigentlich in der Tradition, in der ich gelernt habe, man wird nicht zu Vipassana zugelassen, wenn man nicht diese Versenkungen, mindestens die 4 Form, feine Formversenkungen gemeistert hat. Das ist die Abhidharma-Tradition, die in der ich geschult wurde. Und diese Versenkungen sind sehr wichtig. Das ist Inhalt von Shamatha, Inhalt von Übung, von Beruhigung. Damit man Vipassana übt und Vipassana dann ist in dieser Tradition die Durchdringen von 4 edlen Wahrheiten, das dann zu unmittelbare Erfahrung von achtfachen mittleren Weg führt. Für uns, solange wir nicht die Erfahrung von höchster Realität haben, ob wir es als Nirvana oder Soheit nennen, für uns werden die, wir können nicht die achtfache edle Pfad ihn als ein Ganze sehen. Wenn wir eben Konzentration, wie eben die Teile von Konzentration von achtfachen Pfad, wenn wir Weisheit üben, wir üben die Teile von Weisheit, rechte Ansicht und rechte Denken, oder überlegen, wenn wir die Sittlichkeit üben, dann wir eben die 4 Teile von achtfachen Pfad, das mit Sittlichkeit verbunden sind. Aber wenn wir Sittlichkeit üben, dann gleichzeitig, diese Übung schmerzt nicht gleichzeitig mit vollen Beruhigung und mit Weisheit zusammen. Die werden immer betrennt, solange das Objekt nicht die höchste Wahrheit ist. So ist die grundbuddhistische Lehre. Wir müssen das immer im Geiste haben, damit wir diese buddhistische Lehre richtig verstehen, damit wir Ideal der buddhistischen Lehre richtig verstehen. Und Ideal ist sozusagen die Verwirklichung von dem Zustand, wo man nicht mehr an Leiden, und Leiden hier ist die Kleshas, Kleshas heißt die Ärger des Geistes. Solange wir die Ärger des Geistes haben, Kleshas oder Unreinheiten des Geistes, in Chinesen Unreinheiten des Geistes heißen einfach Ärger, Fana. Solange wir Ärger haben, wir sind an die Welt verbunden. Indem wir an die Welt verbunden sind, wir sind an unsere sozusagen individuelle Benehmen und individuelle Gewohnheiten, die mit sozusagen Unreinheiten des Geistes verbunden ist. Wir sind dran gebunden. Wenn wir feinere Geist haben und dieser feinere Geist eben kommt dort Shamatha. Training von feineren Geist ist Training in Shamatha, in Beruhigung. Sehr wichtig zu verstehen. Und die Beruhigung dann wird die Grundlage für Einsicht. Ohne Beruhigung kein Ansicht. Warum? Weil wir hangen an unseren Vorstellungen und solange wir hangen an unseren Vorstellungen, wir sehen unsere Vorstellungen, wir sehen nicht die Realität, wie es wirklich ist. Die Realität, wie es wirklich ist, hat zu tun mit unseren Vorstellungen, aber ist nicht an unsere Vorstellungen gebunden. Deswegen Nirvana oder Soheit ist die Freiheit des Geistes. In diese Freiheit des Geistes dann die Leiden wird nicht mehr reell. Solange man nicht Freiheit des Geistes hat, Leiden ist sehr, sehr reell, das wissen wir alle. Und damit wir unmittelbar verstehen, was Zustand des Geistes ohne Leiden ist, wir müssen unbedingt erst den Geist beruhigen. Ohne diese Fähigkeit, den Geist in Ruhe zu bringen, wir werden nicht imstande sein, diesen Zustand des Geistes ohne Befleckungen, ohne Ärger zu erleben. Das ist die Wichtigkeit von Shamatha. Wenn die Ärger, damit die Ärger nicht nur für eine gewisse Zeit, die Zeit von Samadhi, Zeit von Versenkung, weggehen, aber damit die Ärger vollkommen weg sind, wir brauchen die Beruhigung mit Einsicht in eine Einheit zusammenbringen. Dann haben wir sozusagen den mittleren Weg, den Buddhismus, die Lehre von Ichlosigkeit, wir haben auf der Fläche von unserer Hand. Und wir haben noch Befleckungen des Geistes, aber die erscheinen nicht mehr als so reell. Das ist sozusagen unser Traum. Dann, wenn die Befleckungen des Geistes werden zu Traum, dann die Welt auch erscheint nicht mehr so real. Weil die Welt ist, so die buddhistische Lehre, ist auch Erzeugnis von unserem Geist. Die Struktur der Welt, so die buddhistische Lehre, ist die Struktur von unserem Geist. Und mit dieser Struktur, wir arbeiten dann von Anfang bis zu Ende. Und Ende ist keine wirkliche Ende, in dem Geist ist eine Kontinuität. So, Meditation ist auch eine Kontinuität. Unser Körper ist eine Kontinuität. Unser Geist ist eine Kontinuität. Alles, was wir erfahren, ist ein Prozess. In diesem Prozess wir dann existieren. Existenz ist ein Prozess. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und in diesem Prozess von Existenz wir dann üben Shamatha und Vipassana, damit wir diese Anhaften an individuelle Existenz überwinden können. Die Voraussetzung ist immer Shamatha. So, nach der Lehre von Buddha, Shamatha heißt, das wird auch sehr, sehr gut erklärt bei Asanga in Yogacara Bhumishastra. Shamatha heißt Verfeinerung des Geistes. Shamatha heißt, es gibt im Buddhismus zwei Sorten von Training. Training von Verfeinerung des Geistes, indem man meditiert, die Unbequemlichkeit von Grobheit und die Freude von Feinheit. Wahre Freude ist mit Feinheit verbunden. Je feiner der Geist, desto feiner die Freude, dass der feine Geist erleben kann. Das ist Shamatha. Also Übung von Shamatha heißt Kontemplation über Unbequemlichkeit von groben Geist und groben Körper und Freude oder Glückseligkeit, dass man erlebt mit feinerem Körper und mit feinerem Geist. Und feiner Körper und feinerer Geist sind zusammen verbunden. Nach der buddhistischen Lehre, das finden wir auch in Hinduismus, wir finden das in Buddhismus. Unsere Situation als Wesen ist, dass der Körper und Geist zusammenarbeiten. Die können nicht getrennt sein. Mahabharata genauso wie Visuddhimagga und es wird auch, ich glaube, in Mahayana-Schriften erklärt, wir sind in der Situation, wir Wesen sind in der Situation wie ein Krüppel, und ein Blinde. Unser Körper ist wie ein Blinde, der sieht gar nichts ohne Geist. Der Auge sieht gar nichts, Nase riecht gar nichts und so weiter. Körper kann sich nicht bewegen ohne Geist. Und wieder der Geist, damit er sich bewegt, er braucht den Körper. So, was ist unsere Situation nach Mahabharata, nach Visuddhimagga und so weiter? Der Krippel, so wie der berühmte gute Soldat Schweig, der spielt ein Simulant, Krippel, damit er diese nicht in Krieg gehen muss. Aber das ist auch Situation von unserem Geist. Der Geist ist ein Krippel ohne Körper. Ohne, besonders ohne feineren Körper. Feiner Körper ist auch Prana. Hauch, Atmen, was oft in, mit Seele in Einklang verbunden wird, in Einheit gebunden wird. Es hat auch Bedeutung, dass Individualität heißt, in Sanskrit-Tradition heißt, oder wahre Selbst heißt Atman. Und Atmen in Deutsch heißt auch, Atmen heißt Einatmen, ausatmen. Dadurch leben wir. So, wir sind Wesen, damit wir atmen. Und wir atmen gehört zu Körper. Ohne Körper niemand atmet. Und durch Atmen, durch Prana, wir bewegen den Körper, den groben Körper. Und diese Prana kann nicht existieren ohne Geist. Geist und Prana sind sehr eng verbunden. Und so genau wir funktionieren. Der Krippel sitzt auf den Schultern von dem Blinden und er sagt ihm: Steh auf, geh vorne, sitzt mal, sitzt so, sitzt so, sitzt in Lotus, sitzt auf der Stuhl und so weiter. Stehe, gehe nach links, gehe nach rechts, gehe vorne. Das ist alles unsere Situation. Wir können nur funktionell sein, indem unsere Körperlichkeit und Geistlichkeit arbeiten harmonisch zusammen. Und damit sie harmonisch zusammenarbeiten, wir brauchen Beruhigung. Wir brauchen Verfeinerung. Ohne Verfeinerung, der Körper und Geist, sie werden nicht imstande sein, harmonisch zusammenarbeiten. Sie werden in Konflikt, immer in Konflikt. Und Mangel an Konflikt ist Beruhigung. Und Wurzel von Konflikt ist nicht der Körper. Wurzel von Konflikt ist im Geiste zu finden. Und der Geist ist, so die buddhistische Lehre, auch teilweise, wir haben den Prinzip im Hinduismus. Die Grundlage ist der Geist. Was wir erfahren, die Grundlage von unserer Erfahrung ist der Geist. Und Struktur des Geistes, so die buddhistische Lehre, ist die Struktur der Welt. So der buddhistische Lehre nach, in den verschiedenen Stufen von Versenkung, wir erfahren dann verschiedene Stufen von Wesen, die diese Universum, in dem wir leben, bewohnen. Weil so alle Religionen, nicht nur Buddhismus, Sinn von der Welt ist durch Wesen bestimmt. Wenn es keine Wesen gibt, die Welt hat keinen Sinn. Die Wesen bringen dann Sinn in die Welt. Das ist sehr wichtig zu verstehen. So, der Geist ist das, was Sinn in die Welt bringt. Und damit wir das erfahren, wir müssen unbedingt dann Meditation üben, Shamatha und Vipassana. Und Vipassana wird nicht erscheinen, wenn wir nicht Grundlage in Shamatha, in Beruhigung haben. Und Beruhigung ist Verfeinerung. So, damit der Geist sich verfeint, er muss nach Hause kommen. Damit wir Shamatha erfolgreich üben können, die erste Voraussetzung ist, dass der Geist wendet sich nach innen. Das ist, was ich letzte Mal erklärt habe. Erste Stufe, erster Schritt in Shamatha, das heißt Stapayati, das heißt Anlegen. Anlegen heißt, dass der Geist konzentriert sich auf Meditationsobjekt. Die Meditationsobjekte sind Geistesobjekte. Es kann ein bisschen komisch erscheinen oder klingen, indem wir können auch über Farben meditieren, aber diese Farben dann, wenn wir Shamatha üben, sozusagen, wir erfahren im Geiste. In der tibetanischen Tradition meditieren sie über Buddha, Statue von Buddha oder Bild von Buddha. Aber diesen Buddha, dann sie sollen sehr, sehr klar erfahren mit dem geistigen Auge, nicht außen. Nach der buddhistischen Lehre, wenn der Geist sich nach außen richtet, die Berührung des Geistes mit dem Objekt ist verglichen in Abhidharma mit zwei Böcken, sagt man Bock, ne? Die sich mit den Hornen schlagen. Ist sehr grob. Die Berührung des Geistes mit äußeren Objekt, wenn der Geist nicht innen konzentriert ist, ist grob. Aber wenn der Geist sich nach innen wendet und sozusagen nach Hause geht, dann sagt die Abhidharma, die Berührung mit dem Objekt wird fein. So wie zwei Ballen, sagt die Kommentare von Abhidharma, wenn wir die zwei Ballen von Baumwolle zusammenreiben, das ist die Berührung des Geistes mit geistigen Objekt. Also des Geistes, das nach innen gerichtet ist. Wenn der Geist bloß nach außen gerichtet ist und sich nicht selbst betrachtet, so das ist Affengeist. Der Geist ist vollkommen verloren in äußeren Welt und hat keine Fähigkeit zur Introspektion. So, wenn die Affe des Geistes was Angenehmes sieht, dann gleich wird es greifen. In Indien oder in Sri Lanka, wenn sie Affen fangen möchten, sie dann tun ein paar Bananen in Käfig, und der Affe dann geht mit der Hand durch diese Grille oder wie sagt man, in Käfig hinein. Dann er fasst Banane, aber er lässt nicht los. Deswegen der Jäger kommt und fasst ihn und dann trainiert er ihn oder verkauft oder was immer. So, wenn der Geist nach außen gerichtet ist, er identifiziert sich vollkommen mit seinem Gefühl von angenehm und unangenehm. Wenn angenehm, dann greift zu. Wenn unangenehm, dass die Menschen sind ein bisschen mehr kultiviert, der Affe dann gleich zeigt die Zähne und greift an. So, damit man, ich habe letztes Mal erklärt, damit man den Geist beruhigt und in den Prozess von Beruhigung hineingeht, muss man unbedingt den Geist nach innen richten. Und Mittel, wodurch man lernt, den Geist nach innen zu richten, ist dann Arbeit mit einem Meditationsobjekt. Sei es, ja, Entschuldigung, muss ich das. So, der Geist kann nur Ruhe finden, wenn er sozusagen nach Hause zurückkehrt. Nach Hause zurückkehrt ist, heißt, dass er sich selbst betrachtet. Die Grundlage für Wesen ist der Geist. Und wenn der Geist sich selbst betrachtet, die Berührung mit dem Objekt ist fein. Wenn der Geist vollkommen nach außen geht, die Berührung mit dem Objekt ist grob. Wenn der Geist grob ist, ist er unruhig. So ist es. Muss man jeder für sich muss man erfahren, dass wenn der Geist vollkommen sich mit äußeren Objekt identifiziert und nicht inneren Blick in innen hält, dann er wird unruhig. Und wenn der Geist unruhig ist, ist er sozusagen immer Objekt von Depressionen, von Stress, von schlechter Laune, von Angst, von Zweifel und alle möglichen unangenehme Zustände des Geistes, das wir alle sehr gut kennen. So, jetzt heute werde ich reden von den Qualitäten, die man nach der buddhistischen Lehre entwickeln muss, damit man den Geist zur Ruhe bringt. Das heißt, damit er der Geist Feinheit erlebt. Feinheit erleben ist Ziel von Shamatha. Wenn der Geist verfeinert wird, er hat Zugang zu Einsicht. Deswegen die erste Prinzip, nicht nur von Buddhismus, aber auch für Yoga, das leider sehr oft missverstanden wird, ist Samahitam Chittam Yatha Bhutam Pashyati. Nur der Geist in Samadhi sieht die Sachen, wie sie wirklich sind. Und was heißt Samadhi? Ich glaube, ich habe letztes Mal erklärt, Samadhi, streng gesagt, heißt die Fähigkeit, den Geist in Gleichgewicht zu halten. Damit er sich an das Objekt anlegt, ohne große Schwankungen. Das ist Ruhe. Heutzutage, ich selbst habe Experimente gemacht. Sie können sozusagen auf im Fernsehen sehen eigenen Geist, wenn Sie Elektroden da geben. Und Sie können sehen, auch wenn man viel denkt und unruhig wird, dann der Geist springt hoch und nieder. Wenn der Geist beruhigt ist, dann er bewegt sich gleichmäßig. Das heutzutage kann man sehr, sehr klar erfahren. Und wenn er sich gleichmäßig bewegt, er ist beruhigt. Wenn er springt wie Affe, er ist im Zustand von Unruhe. Und wenn er im Zustand von Unruhe, er sieht nur eigene Vorstellungen und richtet sich völlig nur, so wie Affe, nach was er will und was er nicht will. Was er will, das greift er zu. Was er nicht will, ärgert er sich. Wenn der Geist sich nach innen wendet, dann man betrachtet das und identifiziert sich nicht damit. Das ist sozusagen Grundlage für Beruhigung. Wenn der Geist nicht beruhigt ist, er identifiziert sich gleich damit. Und so entstehen die Ärger der Wesen. Die Ärger der Wesen kennen wir alle. Und indem wir die Ärger der Wesen kennen, wir entwickeln Interesse für Beruhigung, weil Beruhigung ist sehr wertvoll. Aber nur, wenn wir die Ärger kennen. Als Ärger, als Grobheit des Geistes. Die meisten von uns leider sehen nicht die Ärger als die Grobheit des Geistes. Deswegen, sie sind nicht an Meditation interessiert, weil sie sehen nicht die Ärger als Grobheit des Geistes. Eintritt in Meditation, Eintritt in Beruhigung, Eintritt in Einsicht ist, sehen die Ärger als Grobheit des Geistes. Und warum wir sehen nicht diese Ärger als Grobheit des Geistes? Weil wir nicht, was Buddhismus nennt als Shraddha. Shraddha heißt Glaube oder Vertrauen. Glaube in buddhistischem Sinne heißt Vertrauen. Vertrauen nach der Abhidharma-Lehre heißt Avakalpana. Avakalpana heißt, Ava heißt Nieder. Kalpana heißt fabrizieren, produzieren. Also produzieren den Geist, dass sich niedrig an den Objekt entwickelt, die Fähigkeit, sich niedrig an den Objekt der Meditation, was immer es Shamatha-Objekt ist, die viel ältere Wahrheiten und so weiter, oder Vipassana-Objekt, viel Radheiten oder Grobheit von Ärger, die Shamatha-Objekt. Dann, wenn der Geist Ärger als Grobheit sieht und will los von dem Ärger, von Leiden, von Dukkha, er braucht Vertrauen. Vertrauen an die Lehre. So, der erste Schritt, damit man in Meditation eingeht, ist, sich mit der Lehre familiär zu machen. Verstehen, wie die Lehre für uns, die Wesen, nützlich ist. Und man entwickelt Vertrauen an die Lehre, indem man zuhört. Das heißt, Weisheit von Hören und indem man kontempliert an dem, was man gehört hat. Heutzutage, die meisten von uns lesen mehr als hören, aber die Tradition ist einfach hören. Die buddhistischen Schriften wurden erst 500 Jahre nach dem Tod von Buddha niedergeschrieben, obwohl es gab Schrift in Indien sogar in der Zeit von Buddha. Aber das war mündliche Tradition. Also man muss sich familiär machen mit den Konzepten, die erklären diese Unbequemlichkeit von Grobheit, Unbequemlichkeit von Unreinheiten des Geistes und Vertrauen an die Lehre fassen. So, Vertrauen ist, so wird erklärt, ist der Vorgänger für alle Erfolge in der Meditation. Man muss Vertrauen haben an dem, was man macht. Und die Meditation, wir haben erklärt, ist, dass man sich gewöhnt daran, den Geist nach innen zu führen und betrachten die Bequemlichkeit von Grobheit, von Unreinheit, von dem Ärgern des Geistes und sehen sich danach, davon loszuwerden. So wird man ein Yogi. Man verbundet sich mit Inneren. Das ist Yoga. Na, der Asanga, ich habe schon erwähnt, diese Yogacara Bhumishastra, was eigentlich die Grundlage für Erklärung von Shamatha in nördlichen Tradition, in Sanskrit-Tradition ist. Man hat nicht Vertrauen an dem, was man macht, indem man hat Kausidyam, heißt Asanga. Kausidyam heißt Nachlässigkeit oder Faulheit. Wir bringen nicht den Geist nach innen, wir betrachten nicht die Unbequemlichkeiten von groben Geist, von Ärgern des Geistes, indem wir faul sind, indem wir nachlässig sind. Nachlässigkeit in Sanskrit heißt Pramada. Und es gibt wunderbare Verse in der Dhammapada. Pamado machuno padam apamado amatam padam. Je apamata Te namiyanti ye pamata yatha mata. Wunderbare Sprache, das ist Pali. Das sagt, dass die Grundlage für Tod ist Nachlässigkeit. Vernachlässigkeit, was ist besser? Und die Grundlage für Todlosigkeit ist nicht Nachlässigkeit, das heißt Vertrauen. Das heißt dann, wir werden sehen, wenn man Vertrauen hat, man übt dann Achtsamkeit. Man übt Achtsamkeit nach Asanga, nach Yogacara Bhumishastra, indem man Vertrauen Chanda, Enthusiasmus oder Wunsch nach Befreiung, Vyayama, das heißt Strebung danach, und Prashrabdi, das heißt Zustand von Klarheit des Geistes, Zustand von Funktionalität des Geistes, Karmanyata. Übt. Wenn man diese vier Sachen übt, dann die Fähigkeit von Achtsamkeit kommt zum klaren Ausdruck. Wenn man nicht Vertrauen übt, Enthusiasmus übt, Anstrengung übt und Leichtigkeit, Klarheit gibt. Das erreicht man nur, indem man den Geist nach Inneren richtet. Dann diese Gewohnheit von Achtsamkeit wird nicht das tägliche Leben beeinflussen können. Und man wird immer wieder in diesen Komplexen von Stress, von Depressionen, von Unbehagen, von Unzufriedenheit, von Aggressivität und so. Man wird immer weiter an diese Komplexen gebunden bleiben. So, damit wir wirklich in etwas von dem Zustand von Beruhigung erleben, wir müssen Achtsamkeit üben. Und Achtsamkeit wird nur konsequent geübt, vorausgesetzt, man hat Vertrauen, man hat Wunsch oder Enthusiasmus, man übt, man wird fleißig und man erfährt dadurch etwas von dieser Leichtigkeit und Klarheit, was im Buddhismus Prashrabdi heißt. Prashrabdi ist das Gegenteil von Grobheit. Wenn man Prashrabdi heißt, das heißt, dass man übt Vertrauen und dass man nicht nachlässig wird. Also Vertrauen hat zu tun mit Weisheit. In der Mahayana-Lehre, wir kennen, das gehört schon zu Abhidharma, ist ein bisschen tief. Aber damit man wahre Bodhisattva wird, erster Schritt ist, dass man Vertrauen, Shraddha realisieren muss. Das heißt, dass diese Vertrauen wird natürlicher Zustand. Man braucht nicht mehr daran zu denken, man braucht nicht mehr zu überlegen. Vertrauen in die Lehre wird ein natürlicher Zustand. Deswegen nach der Lehre von Asanga, von Yogacara, Bhumishastra und nach der tibetanischen Schriften, insofern ich gelernt habe, wenn man Vertrauen übt, Übung von Vertrauen und Erfolg in Vertrauen, kann man nicht trennen von Übung von Achtsamkeit, Wissensklarheit, Anstrengung, von Studium, von Weisheit, von Hören, Weisheit, von Überlegen und allen anderen Tugenden des Geistes, die dann zur Realisierung von Vertrauen. Erster Schritt von Bodhisattva, um nicht nur Bodhisattva in Name, aber in Bodhisattva in Verhalten auch sein. Erst ist man Bodhisattva in Name, dann wird man Bodhisattva in Verhalten, im täglichen Leben. Und dann wird man sozusagen die wahre Lehre von Bodhisattva verstehen können und alle Tugenden, also die Vollkommenheiten, erfolgreich üben können. Das ist die Reihe. Damit man die Vollkommenheiten erfolgreich üben kann, muss man dann Punya Parinama konsequent üben. Das heißt, alle Verdienste, die man macht, durch Freigebigkeit, durch Moralität, durch Toleranz, Anstrengung, Beruhigung, Meditation, Einsicht, Meditation, alle diese Tugenden und auch andere Tugenden, die damit verbunden sind, man dann macht Parinama, man macht nicht für sich selbst, sondern für Wohl von allen Wesen, indem man sich nicht mit allen Wesen trennt. Ich übe nicht für mich, ich übe für alle Wesen. Das ist Vertrauen von Bodhisattva. Hier, deswegen dieses Vertrauen von Bodhisattva muss viel tiefer verstanden werden als Vertrauen von einem Schüler, das sozusagen Hauptziel ist eigene Befreiung von eigenem Leiden. Deswegen wird in der Mahayana-Lehre, in der nicht-dualistischen Lehre, so große Betonung über Vertrauen. Ich war selbst trainiert in Theravada viele, viele Jahre, dann auch in Mahayana, in tibetanischen Buddhismus. Wenn man fängt an zu lernen, man macht Nundro, wenn man Nundro macht, man macht Verbeugungen von Buddha, vielleicht einige von euch haben gemacht mit Dolpo Rinpoche. In Theravada erst Vertrauen ist, dass man die Lehre versteht. Man meditiert über die vier edle Wahrheiten, über die bedingte Entstehung. Also die Vertrauen im Prozess von Vertrauen wird mehr diese rationelle Seite betont. In Mahayana Lehre, wir entwickeln Vertrauen auf ein Objekt, das wir eigentlich noch nicht unmittelbar erfahren haben. Aber wir haben Vertrauen, dass dieses Objekt existiert, weil wenn wir diese Ärger haben, dann muss es ein Zustand auch sein, vollkommen frei von allen Ärgern und von allen Tendenzen zu den Ärgern. So, in der Mahayana-Lehre, so wie es bei Asanga oder bei Nagarjuna dargelehrt wird, die Training von Shraddha, von Vertrauen, enthält schon Training auch in Achtsamkeit, Wissensklarheit, rechte Anstrengung, Toleranz und allen anderen Vollkommenheiten, auch von dieser Parami oder Vollkommenheit von heilenden Mitteln, von Kraft des Geistes, von Pranidhi, von Überzeugung und auch von Wissen. Und alle anderen Vollkommenheiten. Vollkommenheiten gibt es viele. Wenn man sie zusammensetzt, dann 6 oder 10 oder mehr. Alle Vollkommenheiten, die Praxis von Bodhisattva ist, die Praxis von Nicht-Dualität ist, sind basiert auf Shraddha, an Vertrauen. Obwohl wir das Objekt der Vertrauen nicht unmittelbar erfahren haben. Wir müssen überzeugt sein durch unsere Praxis, durch unsere Weisheit von Hören, von Nachdenken, von dem, was wir gehört haben. Wir müssen immer überzeugt sein, dass es immer da ist. Mit uns zusammen. Es kann uns nicht verlassen, weil es ist eben die Grundlage von unserem Geist. Diese Grundlage von unserem Geist, die kann uns nie verlassen, obwohl wir sie nicht sehen. Durch Vertrauen, wir annähern uns an diese Grundlage von unserem Wesen, von dieser Soheit in uns selbst. In uns selbst ist in unserem Geist, das ist die wahre Eigenschaft von unserem Geist, dass durch unser Nichtwissen wir uns selbst davon trennen. So, wenn wir über diese Grundlage von unserem Wesen meditieren, dann entwickeln wir Enthusiasmus, Anstrengung und Leichtigkeit und Klarheit. So die Mahayana-Lehre, so wird diese Achtsamkeit wird ein Teil von uns. Sie kann nicht uns verlassen. Und so dann, so Yogacara Bhumi Shastra, so dann, wir vergessen nie die auf Grundlage von Vertrauen, auf Grundlage von Enthusiasmus, Grundlage von Übung und Grundlage von Leichtigkeit und Klarheit, dass wir allmählich auch unmittelbar erfahren. Wir dann auf Sanskrit gibt es wunderbare Worte, das heißt Mushita Smriti. Wir werden nicht mehr, diese Achtsamkeit wird nicht mehr von unserem Geist gestohlen. Wunderbares Sanskrit-Wort. Wenn die Achtsamkeit wird nicht mehr von unserem Geist gestohlen, wir sind sozusagen programmiert für Beruhigung. Aber ich sage, und ich habe am Anfang auch erklärt, diese Beruhigung, Meditation an sich ist ein Prozess. Alle Ärger sind auch ein Prozess. Alle Reinheit, das wir erfahren, ist auch ein Prozess, ein organisches Prozess. Man kann nicht streng trennen. Wir kennen höhere Stufen von Beruhigung erfahren für kurze Zeit, aber dann fallen wir wieder in Zustände von grobem Geist. Aber wenn wir konsequent Achtsamkeit üben auf Grundlage hier, wenn wir Bodhisattva sind, von Vertrauen, dass alle Elemente von Meditation nach der Mahayana-Lehre schon enthält, dann die Achtsamkeit wird einfach unser Instinkt. Was heißt das? Wenn Grobheit des Geistes kommt, wenn Stress kommt, wenn Depressionen kommen, Ängste kommen, wir sozusagen, wir werden davon bewusst und verfolgen es nicht mehr. So. Das heißt, dass Smriti, die Erinnerung, wird nicht von unserem Geist gestohlen. Nicht Tushita Smriti. Und in der Sprache von Asanga, wir erinnern uns immer an die Belehrung. Wir üben dann, wenn wir uns die Belehrung, die Lehre, uns an die Lehre erinnern, wir werden nicht nachlässig. Wenn wir nicht nachlässig sind, wir haben Achtsamkeit. Wenn wir nicht Achtsamkeit haben, wir sind nachlässig. Und wir sind nachlässig, indem wir nicht Vertrauen haben, indem wir nicht Enthusiasmus, durch Vertrauen haben wir Enthusiasmus für Meditation. Und wenn wir Enthusiasmus für Meditation haben, dann wir üben. Und wir haben schlechte Erfahrungen. Wenn wir Achtsamkeit haben, wir lernen von schlechten Erfahrungen. Wenn wir Achtsamkeit haben, wir lernen auch von guten Erfahrungen. Und wenn wir lernen von guten Erfahrungen und von schlechten Erfahrungen, Wissensklarheit kommt zum Ausdruck. Wenn wir nicht durch richtige Erinnerung, richtige Achtsamkeit. Nicht von schlechten Erfahrungen und von guten Erfahrungen lernen. Diese Wissensklarheit kommt nicht zum Ausdruck. Und Wissensklarheit im Buddhismus ist Synonym für Einsicht. So die Abhidharma-Lehre und auch Synonym für Weisheit. In der Lehre von Schülern, Weisheit heißt analytische Weisheit. Das heißt, richtig unterscheiden. Visuddhimagga erklärt, dass diese richtige Unterscheidung ist auch so wie alles, was wir erleben, ist ein Prozess. Wie wird es erklärt? So, wenn wir Weisheit lernen, die Grundlage ist Wahrnehmung. Ohne Wahrnehmung, wir können nicht Weisheit entwickeln. Weisheit braucht Wahrnehmung. Wahrnehmung, jedes kleines Kind hat Wahrnehmung. So ein kleines Kind, so wird erklärt in Visuddhimagga, wenn er sieht, so Silbermünze, früher waren die Münzen alle Silbermünzen, das Geld hatte so, war nicht Vertrauenssache, aber das hatte wirklich Wert von Silber und Gold. Dann, wenn das Kind sieht Silberstück auf der Straße, er weiß, dass es gut ist, dass die Erwachsenen davon viel Nutzen machen, aber er weiß nicht, was er damit machen kann. Dann er bringt diese Silberstück zu seiner Mutter. Seine Mutter nimmt das und sie weiß, mit diesem Silberstück, mit diesem Dukat, oder ich kann so viel Reis kaufen, ich kann so viel Mehl kaufen, ich kann so viel Gemüse kaufen und so weiter. Sie ist sehr klar. Das kleine Kind weiß es nicht. Mutter weiß es. Aber die Mutter weiß nicht genau, obwohl sie weiß, was sie damit kaufen kann, weiß nicht genau, der genaue Wert von dem Silberstück. Damit er es erfährt, er muss es zu, früher im Mittelalter gab es diese Goldstückprägerei, oder wie sagt man? Die Goldstücke werden dann stampiert mit dem Kaiser oder mit Symbol des Staates oder was. Und der Experte, der nimmt das und kratzt das und nimmt das in den Mund und dann kaut das und versucht genau zu bestimmen, wie viel echte Silber da ist, wie viel Eisen, wie viel was immer, andere nicht reine Metalle da sind und wie viel Prozent von reinem Silber da ist und dann bestimmt er wahre Wert von der Münze. Und das ist Weisheit. So wird erklärt in der Lehre von Theravada. in der Lehre, die uns die Augen öffnet, wie man von eigenem Leiden befreit wird. Jetzt wieder, obwohl wir dieselben Namen benutzen, die Namen sind auch ein Prozess, nicht stets. Alles ist nur ein Prozess. Die Namen, dass wir, die Sprache, dass wir jetzt benutzen, ist nicht die Sprache von unseren Vorahnen. Lesen Sie mittelalterische Deutsch. Die Sprache hat sich genauso Tschechisch, Chinesisch, die Sprache ändert sich und die Bedeutung der Wörter auch ändert sich. Zum Beispiel Dhyana bedeutet diese 8 Stufen von Versenkungen. Aber heutzutage auch Dhyana hat ganz andere Bedeutung. In chinesischer Tradition heißt Chan Zen. Und das ist einfach direkte Einsicht in die Grundlage des Geistes, in die wahre Realität. Und das heißt dann Weisheit, Panya. Die Bedeutung ändert sich, aber die Worte bleiben dieselbe Worte. Genauso auch diese Bedeutung von Shamatha und Vipassana ändert sich im Laufe der Entwicklung der buddhistischen Lehre. Aber die Namen oft bleiben dieselben, die Konzepte, die Namen, die wir benutzen, bleiben dieselben, aber Inhalt ändert sich. Dann die Beruhigung in der Mahayana-Lehre, in der nicht, also in nicht dualistische oder in nicht dualistische Lehre, dann auch die am Anfang Shamatha und Vipassana wurde getrennt, aber in der nicht dualistischen Lehre dann allmählich wird Shamatha und Vipassana wird zusammengebracht in Einheit sozusagen fast von Anfang an. Trotzdem, diese Entwicklung von Shamatha nach der traditionellen Weise und die Entwicklung von Vipassana nach der traditionellen Weise sehr wertvoll ist. Und es heißt nicht, dass es sich nicht mit den Erklärungen, was wir in der tibetanischen Lehre, in tantrischer Lehre und so weiter finden oder in Zen finden, nicht verbinden lassen. Die buddhistische Lehre ist eigentlich die eine Lehre, die Lehre von bedingten Entstehung, die nicht zulässt, dass es ein Ich gibt, Ich-Prinzip, Substanz-Prinzip gibt. Das alles regiert. Alles ist nur verbunden. Und verbunden sein heißt in Prozess sein. Nichts außer Prozess kann existieren. Und wir als Buddhisten, wenn wir Buddhisten sind, dann wir auch müssen uns bemühen, diese Training in Shamatha und Vipassana als ein Prozess zu verstehen und selbst immer durch Introspektion verstehen, wie dieser Prozess sich entwickelt und wie, wo wir in diesem Prozess stehen. Dafür ist die Lehre, damit wir so sehr klar verstehen, was und lernen, nicht nur von guten Erfahrungen. Wir alle haben Tendenz, uns an guten Erfahrungen anzuhaften, aber auch von schlechten Erfahrungen müssen wir lernen durch Introspektion. Und Introspektion ist dann Inhalt von Shamatha und Vipassana. Durch Shamatha, Introspektion ist Introspektion über, was grob ist und was fein ist, was Unbequemlichkeit von Grobheit ist und Bequemlichkeit von Feinheit in allen verschiedenen Stufen von Verwirklichung, von absoluten Feinheit. Absolute Feinheit ist dann ohne sozusagen ohne Ärger. Der, wenn absolute Feinheit ist ohne Ärger, das heißt nicht, dass der Körper nicht Ärger hat, aber der Geist ist vollkommen von Ärger befreit. In der nicht-dualistischen Lehre, man sieht diesen Prozess von Befreiung als etwas, was individueller Geist existiert von Anfang nicht. Geist ist etwas Objektives. Und was objektiv ist, ist dann diese Grundlage des Geistes. Das ist die nicht-dualistische Meditation über die Grundlage des Geistes. Die Grundlage des Geistes ist gleich für alle Wesen und ist das, was macht die Wesen nicht getrennt von Buddhas. Das ist die Grundlage des Geistes. Was Grundlage des Geistes anbetrifft, wir Wesen, die noch an die Welt gebunden sind, wir sind nicht von Buddhas getrennt, indem wir dieselbe Grundlage des Geistes haben, wie alle Buddhas, wie alle Bodhisattvas, wie alle andere Wesen. Und diese Meditation über die Grundlage des Geistes dann verbindet Shamatha und Vipassana Training in eine Einheit. Aber das heißt nicht, dass es sozusagen im Gegenteil ist zu Schritt nach Schritt Training in Shamatha und Vipassana, wie es in den früheren Schriften, die ich gelernt habe, getrennt ist. Man kann das sehr gut verbinden auf Grundlage von tieferen Verständnis von bedingten Entstehungen. Indem wir die Mahayana-Lehre lernen, wir haben Vertrauen, dass diese Mahayana-Erklärung von bedingten Entstehung, wie es in Yogacara und Madhyamika erklärt wird, ist noch tiefer als die Erklärung von bedingten Entstehung, wie es in den Schriften von den Schülern gelehrt wird. Aber es ist nicht sozusagen nicht etwas, was getrennt ist. Es ist nicht getrennt, es ist nur sozusagen feinere Verständnis von demselben Prinzip, von Prinzip von Unmöglichkeit von einer Substanz, das mit einem Ich verbunden werden kann in unsere Erfahrung. Und das wird auch dann in die Praxis von Shamatha und Vipassana integriert, wie wir, ich werde versuchen, das zu vermitteln. Jetzt, heute haben wir gelernt, dass damit wir zu Shamatha kommen, so nach der Lehre von Asanga und nach der Lehre von zum Beispiel Bhavana Krama von Kamalashila, was die alle Tibetaner meisten lernen, die auf Asanga basiert ist auch. Erst also, damit man in Prozess von Beruhigung kommt, muss man nicht nachlässig sein. Wenn man nicht nachlässig sein möchte, muss man Vertrauen haben, Enthusiasmus haben, üben und unmittelbar etwas von Leichtigkeit und Klarheit erklären. Eben durch Vertrauen, Enthusiasmus und Übung. Dann, wir vergessen nicht, so wenn ich benutze die Terminologie von Mahayana Buddhismus, von Asanga, dann wir vergessen nicht die Lehre, die Instruktionen und wir sind konsequent in Übung von Achtsamkeit. Dann können wir Eintritt machen in tieferen Stufen von Beruhigung. Achtsamkeit in Sanskrit, in Pali, heißt wörtlich Erinnerung. Aber wenn wir über Erinnerung reden, in Tschechisch, in Deutsch genauso, in Englisch, Erinnerung für uns bedeutet etwas, was mit Vergangenheit verbunden ist. Aber Achtsamkeit in diesem Sinne ist auch mit Vergangenheit verbunden, indem unsere jetzige Erfahrung kann nicht mit Vergangenheit vollkommen getrennt sein. Aber vor allem mit jetzigen Erfahrung. Jetzt. Jetzt wir bringen in Geist hinein die Erinnerung an was getan werden muss, damit wir den Geist zur Ruhe bringen. Und das ist Vertrauen, das ist dann Enthusiasmus, das ist dann Übung und Erfahrung von Leichtigkeit und Klarheit, dass dann diese Vertrauung vertieft und Vertrauen, wir haben erklärt, Vertrauen ist so die Mahayana-Lehre ist diese wahre Eintritt in Praxis von Bodhisattvas. Wir werden wahre Bodhisattvas, so die buddhistische Lehre, so die Schriften von Maitreya, die Schriften von Asanga, Wir waren wahren Bodhisattvas, wenn Vertrauen in uns zur Reife gekommen ist. Dann, wir bleiben in Erinnerung, zu bleiben ist, dann vor allem den Geist nach Inneren zu bringen und davon bewusst sein, was zu tun ist, damit der Geist sich beruhigt. Das heißt, damit er die negative Tendenzen des Geistes überwindet. Die negative Tendenzen des Geistes sind, wir werden nächstes Mal, das heißt nächsten Samstag, darüber reden können, ist das Kamaraga, das ist Anhaften an die Objekte von den fünf Sinnen. Das ist dieser Affeinstinkt, zu greifen. Dann Pratigha. Pratigha heißt, dass man die Gegenteil von Anhaften, dass man sich ärgert. Pratigha heißt wortlich Pratihan, Sanskrit. Ja? Als Student von Sanskrit. Sanskrit ist eine wunderbare Sprache. Pratihan heißt schlagen gegen. Wenn wir nicht anhaften, wir wollen gegen das Objekt von Wahrnehmung schlagen. Wir werden es mit Kraft beseitigen wollen. Das ist Pratigha. Und das ist dann Grundlage für die schlimmsten Ärger des Geistes, für unsere Depressionen, Ängste, Sorgen und so weiter. Das ist alle dieser Instinkt zuzuschlagen, beseitigen, durch Kraft beseitigen. Eigentlich ist es basiert in Angst. Dann nächste ist Zustand von Lethargie des Geistes, Mangel an Sensitivität. Diese Lethargie des Geistes ist auch sehr eng verbunden mit Unsensitivität des Körpers. Dann Aufgeregtheit. Aufgeregtheit und Reue, die kommen zusammen. Man immer grübelt darüber, was man gemacht hat und nicht machen sollte, was man machen sollte und nicht gemacht hat und so weiter. Der Geist wird unruhig. Der Unruhe des Geistes ist Aufgeregtheit. Und dann Zweifel an dem, was man macht. Und Zweifel an die Lehre, an Buddha, Dharma, Sangha, die bedingte Entstehung, das heißt die fünf Aggregate in Vergangenheit, jetzt und in Zukunft und ihre Verhältnis. Durch bedingte Entstehung. Das alles wird dann Objekt von Zweifel. In der tibetanischen, chinesischen Tradition, diese fünf Hindernissen des Geistes werden aus zwei Tendenzen des Geistes, wir werden nächstes Mal darüber reden, erklärt. Entweder der Geist geht nach oben, das ist Aufgeregtheit, diese Zugreifen zu den Objekten des Sinnen oder Ärger an die Objekte der Sinnen und Das sind auch Zustände von Unruhe des Geistes. Zweifel ist auch Unruhe des Geistes. Und andere Tendenz ist dann Senken von dem Geistes. Wenn der Geist Sensitivität verliert, das heißt Laya, er senkt. Dann, damit man zur Ruhe kommt, muss man diese zwei Tendenzen des Geistes beseitigen. Der Geist dann, wie ich gesagt habe, er fließt gleichmäßig. Und darüber werden wir dann nächsten Samstag reden können, wie man das erreicht, dass der Geist dann gleichmäßig fließt, ohne Tendenzen zu senken und ohne Tendenzen zu Aufregung. Das so nach der Lehre von Kamalashila Asanga in der tibetanischen, chinesischen Lehre. Das sind die zwei Tendenzen des Geistes, die uns sozusagen die Ruhe des Geistes stehlen. Aber erst stehlen sie unsere Achtsamkeit. Und das ist, was wir sehr klar sehen müssen, damit wir uns reformieren können, wie diese zwei Tendenzen uns diese Ruhe des Geistes stellen. Omitobo, heute genug. Wir haben 1 Stunde 45 Minuten gesprochen. Jetzt haben wir noch 15 Minuten, wenn es irgendwelche Fragen gibt oder wenn Sie möchten, Sie können nachdenken über das, was ich heute gelehrt habe, und wir lassen Sie die Fragen für nächstes Mal. Nächstes Mal werde ich dann diesen Prozess von Beseitigung von diesen zwei Tendenzen des Geistes senken und stehen oder Aufgeregtheit, wie man Schritt nach Schritt, wie man sie beseitigt. Ihr habt schon gelernt, damit man das macht, braucht man Vertrauen. Vertrauen will kommen. Gleichzeitig durch tiefere Verständnis der Lehre und durch die Übung von auch von Achtsamkeit, Wissensklarheit und so weiter. Toleranz, Anstrengung von Liebe, Mitgefühl, Freude und Upeksha von Loslassen. Okay. Gibt es irgendwelche Fragen heute? Oder lassen wir das so und überlegen wir, und nächstes Mal dann fangen wir an mit Fragen. Was denkt ihr? Hat jemand irgendwelche Frage, was den Inhalt von dem, was ich gelehrt habe, heute anbetrifft? Bitte melden Sie sich. So haben wir alle Dharma-Freude heute, und wir können hoffentlich haben wir auch Gelegenheit nachzudenken über das, was wir gedacht haben, oder In der chinesischen Sprache Erinnerung oder Sati wird übersetzt als Denken. Der alte Sokrates sagt, dass eigentlich Denken heißt Erinnerung. Und das wird wörtlich auch in Chinesisch wird Sati als Denken übersetzt. Das hat seinen Grund. Wenn wir uns an etwas erinnern, wir denken darüber. Und wenn wir darüber denken, mit Achtsamkeit, dann was passiert? Objekte der Achtsamkeit werden klar. Objekte ohne Achtsamkeit werden nicht klar. Und wenn das Objekt nicht klar ist, was passiert? Entweder Aufgeregtheit, Tendenz zu Aufgeregtheit oder Tendenz zu Senken. Wenn Objekt Aufgeregtheit, dann man wird unbedingt sich mit etwas beschäftigen, sich etwas greifen, etwas machen, was nicht unbedingt nützlich ist. Und wenn nicht, dann man wird einfach lethargisch und schläfig. Und wenn wir in diesem Zustand sind, dann der Geist, wie kann er in sich selbst Ruhe finden? Das ist nicht möglich. Also durch Achtsamkeit, wir schaffen klare Objekte. Wenn wir klare Objekte schaffen, Wahrnehmung wird klar. Wenn Wahrnehmung klar ist, das Gefühl wird klar. Wenn Gefühl klar ist, dann der Geist wird klar unterscheiden, was für ihn nützlich ist und was für ihn nicht nützlich ist. Prozess. Gut, Wenn Lehrer, wir ich habe eine in. Frage. Kann ich Ja, also, bitte, bitte. wenn keine Frage stellen möchte, möchte ich eins. Wie viel Sprache sprechen Sie? Wie viele Sprachen, das ist, hat nichts zu tun mit Beruhigung. Lassen wir das. Aber ich habe seit meiner Kindheit habe ich mich immer für Sprachen interessiert. Und indem ich ein Flüchtling war und viel herumgereist und nirgendwo sozusagen wahre Zuhause finden konnte, dann habe ich überall, wo ich war, immer mich bemüht, die Sprache zu lernen. Die Not macht, Not macht uns aktiv. Wenn wir nicht in Not sind, wir werden nicht so aktiv. No, no, Und Not macht erfinderisch, ja. deswegen. So, ich bin sehr dankbar, dass ich so viele Ärger erlebt habe. Durch Ärger lernt man viel mehr als durch angenehme Erfahrungen. Sprechen Sie auch Chinesisch? Ja, ich bin eigentlich Von Ausbildung bin ich ein Sinologe und habe ich dann auch Indologie studiert. Unglaublich, yes. Also vielen Dank, ja, dass Sie so zu dem Thema sehr tolle, also sehr, sehr, sehr gut erklärt haben. Also meine Frage ist, ist das Thema heute über Tie Ding Hui? Ist das das, Bitte? wie sagen wir das? Also ist diese Shamatha klingt nach Ding, richtig auf Chinesisch? Shamatha auf Chinesisch ist Zhi. Zhi heißt anhalten. Ah, okay, dann ist doch Der alles. Geist muss man an dem Objekt anhalten. Dann gibt es Quan. Quan heißt betrachten. Dann kann Okay. man die Sachen betrachten, wie sie wirklich sind. Wenn der Geist nicht, man hat nicht die Fähigkeit, den Geist an dem ausgewählten Objekt anzuhalten, dann kann man nicht Quan, kann man nicht betrachten. Und wenn betrachten in Chinesisch heißt dann Einsicht, das auch übersetzt diesen Ausdruck Einsicht. Wenn man meditiert, ist das also das Ziel, Gedanken zu reduzieren? Das kommt automatisch. Wenn man anfängt zu meditieren, die Gedanken stören schrecklich. Aber wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat in Meditation, die Gedanken stören nicht mehr. Und das ist dann, wird man, bleibt man in Ruhe, indem die Gedanken stören nicht mehr. Die, der Geist wird harmonisch. Und das ist Samadhi. Das heißt nicht, dass man nicht denken soll, aber man denkt harmonisch. Dann der Geist wird beruhigt. Für mich ist es echt unverständlich, ja. Samadhi heißt, dass ich wie ein Spiegel, ja, bin, dass ich objektiv ein Objekt reflektieren kann. Aber erst muss man den Objekt kennenlernen. Dann kann man ihn objektiv. Ohne Reflektieren. diese Finger, das den Mund zeigt, wir werden nicht selbst den Mund finden können. Das ist alte Zen. Okay. Also so verstehe ich, Geister hat Kraft. Ja? Und Geist, Samadhi Geist. können Nicht Zustand, das habe ich. Kraft, Geist ist Kraft. Ja. Also Geist ist Energie. Und ohne Energie. diese Energie gibt es kein Leben, so Buddhismus. Also das heißt, in Samadhi-Zustand, das ist ein geistiger Zustand, bin ich in der Lage, mit Kraft meines Geistes diese Objekt so kennenzulernen, wie es ist. Ist das richtig? So ist es, ja. Danke. Dieser Objekt, wahre Objekt in Samadhi nicht existiert, nicht existiert. Mittlerer Weg geht von diesen, von Existenz und Nicht-Existenz, von allen Konflikten transzendiert. Und das wollen wir erreichen. Deswegen meditieren wir, damit wir die Konflikte des Geistes beruhigen. Okay, dann heute übergeben wir Verdienst von heutigen Vielen Dank, ja. Praxis Genau, vielen Dank, Lehrer. und wir treffen uns am nächsten Samstag. Dann ihr, Sie mal mögen Chinesisch, dann ich mache auf Chinesisch. Yuan yi zi gong de fu ji yi qi. Worte Nijung sein Jekum Chenfotao. Möge Verdienst von dieser heutigen Praxis sich an alle Wesen verbreiten, damit wir den Zustand von Perfektion erreichen können. Omitum. So, noch schönen guten Abend und bis nächste Woche, wenn Sie nachdenken, und nachdenken ist sehr, sehr wichtig. Wenn ich was gelernt habe, ist deshalb, weil ich mir viele Fragen selbst gestellt habe und nachgedacht habe, wo ich gelernt habe, was ich gelernt habe. Dann wir fangen an, nächstes Mal mit Fragen, und dann wir setzen fort mit Erklärung, wie man die Hindernisse des Geistes beseitigt, damit der Geist sich beruhigt und lernt, die Sachen zu sehen, wie sie wirklich sind. Okay? Vielen herzlichen Dank.